Dieses sage ich nicht, um die Beichtväter zu verwirren und ihnen Schlingen zu legen, sondern um sie zu ermahnen, nicht zu sicher und zu frei sich auf weltliche Verhandlungen einzulassen, sondern wenigstens mit einer gewissen heilsamen Furcht und Maßhaltung und lieber solchen Dingen auszuweichen, soweit dies in anständiger Weise und ohne Anstoß geschehen kann. Bei Reusch, Beiträge zur Geschichte des Jesuitenordens, Zeitschrift für Kirchengeschichte 1894, Seite 265 und folgende. Reusch stützt sich auf ungedruckte Archivalien aus dem Münchner Staatsarchiv, die ihm im Original vorlagen. Offene Worte, die auf die Stellung des Jesuitenordens zum Amte eines Fürstenbeichtvaters helles Licht werfen, spricht auch der Jesuit Willer. Willer, Beichtvater des Erzherzogs Karl von Steiermark, war einer der einflussreichsten Jesuiten Österreichs. Lange Jahre bekleidete er die wichtigsten Ämter des Ordens, Rektor, Provinzial. Weil er bei Hofe in großer Gunst stand, hatte er unter seinen Mitbrüdern viele Neider und heimliche Ankläger beim Ordensgeneral. In verschiedenen langen und scharfen Schreiben verteidigte er sich. Am 8. Juni 1598 schrieb er an den Jesuiten Duras, deutschen Assistenten des Ordensgenerals Aquaviva: Im Anfange der Gesellschaft Jesus freuten wir uns alle, wenn einer bei einem Fürsten in Gunst stand, und man arbeitete dahin, dass die Fürsten uns gewogen werden. Jetzt sind einige darüber bös und neidisch, wenn jemand in Gunst steht und fruchtreich arbeitet. Unter dem Scheine des Guten eifern sie für die Disziplin und sind voll des Neides. Bei Dur, Gesellschaft Jesu, am angegebenen Ort, Seite 45. In einem Schreiben des Beichtvaters der Kaiserin Maria, Gemahlin des Kaisers Maximilian II., des Jesuiten Francisco Antonio an den Ordensgeneral Mercurian vom 30. April 1576 heißt es: Es gibt keinen Bischof, keinen Gesandten, keinen Herrn, der nicht einige Jesuiten bei sich haben wolle. Die Türe zu den Fürstenhöfen, welche durch die Gelübde nach der Prozess geschlossen, scheint in gewisser Weise sich auf diesem Wege wieder für die Jesuiten zu öffnen. Denn es fehlt nicht an solchen, welche nach diesen Posten bei den Fürsten streben, woraus sich dann große Übelstände ergeben. Einmal gewöhnt man sich an eine gewisse Freiheit, die unseren Regeln wenig entspricht. Endlich kommt wenig geistlicher Nutzen dabei heraus, man verbreitet üble Reden über die Gesellschaft, da man sieht, dass die Unsrige an den Höfen bedeutende Missstände zulassen oder nicht sehen wollen, nur um sich dieser Freiheit und Ehre zu erfreuen. Paolo Sarpi berichtet in einem Brief an Le Schaffer vom 27. März 1612: So viele Intrigen sie, die Jesuiten in Italien, auch gegen uns, das heißt gegen Venedig, aus dessen Gebiete die Jesuiten ausgewiesen waren, anzettelt, sie halten keinen Vergleich aus mit dem, was sie in Konstantinopel ins Werk setzen. Dort tun sie alles, um die Türken gegen uns aufzuhetzen. Aus einem auf der Nationalbibliothek zu Paris aufbewahrten italienischen Manuskripte: Anweisungen an die Fürsten über die Art, wie die Jesuiten regieren. Da unter den Berichten, welche die Provinziale einschicken, sich auch solche finden, welche die Beschaffenheit, Neigungen und Absichten der verschiedenen Landesfürsten zum Gegenstande haben, so sind der General und seine Beamten in Rom in die Lage versetzt, die politische Weltlage überblicken, beurteilen und das Verhalten des Ordens seinen Interessen gemäß einrichten zu können. Namentlich die Beichte, welche ein großer Teil des katholischen Adels und viele katholische Fürsten bei den Jesuiten ablegen, ist ein Mittel, dem Orden Kenntnis von allen wichtigen Dingen zu verschaffen, wofür sonst die Fürstengesandte und Spione für große Summen Geldes sich halten und was den Jesuiten nun nicht mehr als das Briefporto kostet. Auf demselben Wege erfahren sie auch die Gesinnungen der Untertanen und wissen, wer von ihnen den Fürsten wohlgesinnt ist, wer nicht. In Rom umschwärmen die Jesuiten alle Tage die Kardinäle, Gesandten und Prälaten, erkundigen sich über das, was vorgeht und bevorsteht, und suchen die Verhältnisse in ihrem Interesse zu wenden, so dass oft die wichtigsten Dinge einen ganz anderen Ausgang nehmen, als den Fürsten erwünscht ist. Der größte Teil der Geschäfte der Christenheit geht durch ihre Hände. Von Gregor dem 13. wussten sie es zu erlangen, dass er allen Legaten und Nunzien befahl, Jesuiten zu Gefährten und Vertrauten zu nehmen. Jesuiten, die in das Vertrauen eines Fürsten gezogen werden, fragen in wichtigen Vorkommnissen sogleich beim General an und befolgen seine Anweisungen. Abgedruckt bei Huber, Geschichte des Jesuitenordens, München, 1873, Seite 101 und folgende. Macaulay fasst sein Urteil in die Worte: Die Geheimnisse aller Regierungen von ganz Europa waren in ihren, der Jesuiten, Händen. Von einem protestantischen Lande zum anderen schlichen sie in Verkleidungen, als heitere Kavaliere, als einfache Bauern, als puritanische Prediger. Macaulay, The History of England, Band 2, Seite 55, London, 1849. Und im Gefühle, damit die Bahn freigemacht zu haben, legt er dann ungescheut Zeugnis ab für die politische Riesenmacht des Ordens. Colbert, Louvois, Seignelay, Portchartrain und Croissy, die Minister Ludwigs des 14., umgaben sich mit den Ratschlägen des Jesuitenpaters Antoine Verjus. Der Marschall von Luxemburg und Villars holten sich seine Ansicht ein in wichtigen Angelegenheiten. Der Graf von Crécy, Gesandter Frankreichs beim Deutschen Reichstage, wollte nicht als der Einzige der Erleuchtung des Jesuiten beraubt sein. Er beschwor Ludwig den 14., für ihn diesen diplomatischen Helfer von den Oberen des Ordens zu erlangen, und so wurde Pater Verjus von seinen Oberen bevollmächtigt, sich nach Deutschland zu begeben. Dort erwarb er durch die Weite seines Geistes und die Mäßigung seines Charakters sich bald die Achtung der katholischen und selbst der protestantischen Fürsten. Freiherr von Schwerin, Gesandter des Brandenburger Kurfürsten, Grote, Gesandter von Hannover, beide eifrige Lutheraner, waren seine besten Freunde. Die berühmtesten Parlamentarier Frankreichs befolgen die frommen Ratschläge des Jesuiten Jean Crassé. Am angegebenen Ort, Band 4, Seite 468 und folgende.